Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Hi Frank, wie geht's? Ich fühle mich nicht wohl. Was ist? Hast du Kopfschmerzen oder tut dein Bauch weh? Mit meinem Kopf und mit meinem Bauch ist alles okay. Ich kann nur nichts essen, weil mein Hals furchtbar wehtut. Warst du schon beim Arzt? Heute Nachmittag gehe ich hin.